Kundgabe 765. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.01.1939. Liebe, Hass. Siehe, mein Kind, mit offenen Armen komme ich euch entgegen, die ihr von mir empfangen wollt. Die Sehnsucht des Herzens wird euch meine Liebe kundgeben, im Verlangen nach mir wird sich meine Liebe zu euch äußern, und dies wird auch der Zustand sein im Jenseits, dass ihr gleichfort nach mir verlanget und meine Liebe euch Erfüllung gibt, fort und fort. Sehet, die Liebe habe ich euch in das Herz gelegt, auf dass ihr dereinst in Seligkeit schwelgen sollt, so eurer Liebe Erfüllung wird. Ich habe aber auch in euch den Trieb gelegt vom Gegenteil, weil ihr nur durch Überwindung dieses Triebes den Glückseligkeitszustand erringen könnt. Und so soll euer Streben auf Erden gerade dem Bekämpfen des Hasses, dem Gefühl der Lieblosigkeit, in höchster Potenz gelten, denn es vergiftet der Hass eure Seele in so zerstörender Weise. Es vernichtet der Hass alles, was die Liebe aufbaut. Es kann der Mensch mit dem Gefühl des Hasses in seinem Herzen nimmermehr zur Vollkommenheit gelangen, denn der Hass ist ja Anteil des Bösen. Der Hass ist so verderbendbringend und so unsäglich die Seele bedrückend. Er ist das ärgste Übel. Er ist der Feind aller guten Gesinnung. Er ist ein Laster, das alles Gute und Edle erdrückt. Er ist der Ursprung der Sünde. Ein Herz, das dem Hass erliegt, ist unfähig jeder edlen Regung. Es kann, wo Hass regiert, keine Tugend geübt werden. Demut, Sanftmut, Milde und Erbarmen. Es sind dies völlig fremde Begriffe dem Herzen, das vom Hass beherrscht wird. Denn es kennt der Mensch ja nimmer die Liebe, und diese ist doch notwendig, will der Mensch tugendhaft, gut und gottgefällig leben. Wie entsetzlich die Auswirkungen des Hasses sind, wird der Mensch erkennen im Jenseits. Wie verzerrt die Seele dessen ist, der im Erdenleben unter dem Einfluss des Hasses stand. Wollten die Menschen doch bedenken, dass die Gegenmacht volle Gewalt über ein im Hass stehendes Erdenkind bekommt, dass es ihm immer schwerer wird, sich dieser Macht und dem Einfluss zu entwinden, dass es ihm auch immer schwerer wird, zur Liebe zurückzufinden, und dass einem solchen Menschen von anderer Seite keine Rettung kommen kann, wenn er nicht ernstlich bemüht ist, sich selbst aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Solange er sich diesem Einfluss nicht entzieht, durch den festen Willen, sich in der Liebe zu üben, ist es unsagbar schwer, frei zu werden. Es ist wohl verständlich, dass oft der Mensch geradezu hineingedrängt wird in Gefühle des Hasses, wenn er die Lieblosigkeit anderer Menschen betrachtet und verfolgt und Ungerechtigkeit und scheinbar erfolgreiche Handlungsweise dieser beobachtet. Aber immer muss er daran denken, dass es einen Gott im Himmel gibt, der jede Ungerechtigkeit vergelten wird zu seiner Zeit. Er muss auch dagegen setzen, dass Jesus Christus in aller Liebe selbst denen vergab, die seinen Tod verschuldeten, und dass nie und nimmer das Rachegefühl in ihm Oberhand gewann, sondern immer nur voller Liebe er das Gebaren der Erdenkinder mit Nachsicht und Milde vergalt. Es soll die Liebe ja den Hass besiegen, und es müssen daher die Kinder auf Erden gleichfalls sich bemühen, das Gefühl des Hasses zu ersticken, so es sich im Menschen zu rühren beginnt, und immer nur mit Liebe vergelten, auch wenn die Versuchung zu stark ist, bittersten Hass gegen die Bedrücker der Menschen zu empfinden. Die meisten Menschen irren, da sie sich selbst für äußerst hochstehend halten und glauben, ihre Macht recht fühlbar äußern zu müssen, den Untergebenen gegenüber. Doch dort soll der Mensch nicht hassen, sondern in aller Liebe den anderen belehren wollen. Er soll zuerst an seine eigene Seele denken, die geschützt werden soll vor der Gefahr des Hasses. Ihr Ringen ist mitunter ein so unsagbar schweres, doch die Überwindung dieser, der Seele, schädlichsten Eigenschaft wird zur Vollkommenheit führen, denn es hat dann die Liebe gesiegt über den Widersacher. Es ist der Hass unschädlich gemacht worden und musste unter der Kraft der Liebe zunichte werden. Und die Seele wird einem solchen Bemühen dankbar sein, denn ihr ward Erlösung aus bitterer Pein. Amen.